Kundgabe 4889. Empfangen durch Bertha Dudder am 4.5.1950. Hinweis auf das Ende. Es ist euch nur noch kurze Frist gegeben. Immer wieder sage ich euch dies, denn euer Glaube ist schwach und ihr wollet es nicht wahrhaben, dass ihr in der Endzeit lebt und somit an euch meine Warnungen und Mahnungen gerichtet sind. Ihr sollt es aber glauben, denn von eurem Glauben hängt es ab, wie ihr die letzte Zeit nützet für eure Seele und ihren Aufstieg. Was ihr ohne Glauben tut, das tut ihr nur für die Welt. Diese aber wird vergehen. Und alle eure Bemühungen werden erfolglos sein. Alle Güter werden zerfallen. Und es wird euch nichts hinterlassen bleiben, was euch nützet in der Ewigkeit. Nur das wird euch bleiben, was nicht von dieser Welt ist. Nur die Schätze werden euch erhalten bleiben, die ihr geistig euch angesammelt habt. Glaubet ihr nun an ein baldiges Ende, dann werdet ihr nicht mehr schaffen und wirken für diese Welt, für den Körper und seine Bedürfnisse, sondern erst euch um den Zustand eurer Seele sorgen, dass er sich verbessere, und also werdet ihr arbeiten für euer ewiges Leben. Die Welt hält euch von dieser Arbeit zurück. Die Welt sucht euch zu fesseln mit irdischen Freuden und Verlockungen aller Art. Und immer hat das Erfüllen irdischer Wünsche ein Nachlassen geistiger Arbeit zur Folge, also Verlust geistiger Schätze, die beständig sind. Darum warne ich euch vor der Welt. Achtet sie nicht mehr, als es notwendig ist für euer Erdenleben. Suchet sie nicht, sondern meidet sie, wo es möglich ist. Messet ihr keinen anderen Wert bei, als dass sie das notwendige Mittel ist für euer Ausreifen auf Erden. Und lasset sie nicht triumphieren über euch, sondern strebet danach, dass ihr hoch über der Welt steht. Und ihr werdet es können, so wie ihr den Glauben in euch lebendig werden lasset, dass das Ende nahe ist. Wisset, dass ich selbst zu euch rede, euer Gott und Vater von Ewigkeit, und wisset, dass ein jedes Wort Wahrheit ist, weil ich es euch sage. Und darum sorget nur für den heutigen Tag und kümmert euch nicht, was morgen ist, denn es sind unnütze Dinge, die euch Sorgen machen, und nur eins ist wichtig zu nehmen, geistig zu reifen und geistig vorzusorgen für die Ewigkeit. Diese Sorge solltet ihr stets als erste gelten lassen, dann werdet ihr kein Ende zu fürchten brauchen. Ihr werdet ihm ruhig und gefasst entgegensehen und vorbereitet sein auf mein Kommen am Ende der Zeit, die euch noch gewährt ist zur eigenen Erlösung aus den Fesseln des Satans. Amen.